Katharina Bachmann ist Schriftstellerin und Autorin. Am 16. März erscheint ihr neues Buch SOS. SOS, schlank ohne Sport. Das ist ja schon mal eine Ansage, besonders an die Industrie, die immer mehr Schlankheitsprodukte auf den Markt wirft. Allerorten gibt es Fitnessstudios und Wearables, die man sich um den Arm binden kann, die dann Schrittzahl, Puls und sportliche Aktivitäten messen. Und jetzt kommt also die Weltenbummlerin Katharina Bachmann und meint in ihrem im März erscheinenden Buch SOS, schlank ohne Sport, das ginge schlank ohne Sport. Mich hat das neugierig gemacht, denn ich bin ja auch nicht so ganz der Schlankste, um es mal gelinde auszudrücken. Ich bin jetzt mit Katharina Bachmann in Kuala Lumpur per Skype verbunden. Hallo Katharina. Hallo lieber Tom, hallo liebe Hörer. Du bist ja so eine richtige Weltenbummlerin, geboren bei Bonn, warst bei etlichen Einrichtungen und Medien journalistisch tätig. Jetzt lebst du mit deinem Mann in Malaysia, Kuala Lumpur. Was hat euch zwei denn bewogen, nicht nur nach Asien zu reisen, sondern dorthin auch euren Lebensmittelpunkt hinzuverlegen? Ja, das werde ich ganz oft gefragt. Wie ist das denn so, wenn man auswandert? Wir sind ja echte Auswanderer. Allerdings haben wir natürlich eine Basis gehabt. Mein Mann, der hatte ein Jobangebot in Kuala Lumpur und das sollte eigentlich nur für 3 Monate sein, also ein Projekt, Radiostationen und Fernsehstationen digitalisieren. Malaysia hat ja eine Radiostation, die praktisch das ganze Land beliefert und er kam dort an und meinte, ich komme sofort wieder nach Hause, ich kann nicht in 3 Monaten 38 Studios digitalisieren. Ja, und er hat sich dann doch anders überlegt und ist in Kuala Lumpur geblieben. Erst 3 Monate, dann 6 Monate, dann 8 Monate. Am Ende waren es 1,5 Jahre. Und dann sagte er eines Tages zu mir, kannst du dir vorstellen, in Malaysia zu leben? Und da ich immer wieder mal für mehrere Wochen dort war, also kumuliert kann man sagen, so 1,5 Jahr in dieser Zeit in Kuala Lumpur gelebt habe, da habe ich dann ganz spontan ja gesagt und habe dann in Berlin alles aufgelöst und bin dann ein paar Monate später nach Kuala Lumpur gezogen. Der Container, der mit den Möbeln, der kam dann 6 Wochen später an. Ja, und da von da an lebten wir in Kuala Lumpur. Von Berlin nach Kuala Lumpur, das ist ja ein ordentlicher Kulturschock, kann ich mir gut vorstellen, oder? Oh ja, das stimmt. Ich musste natürlich sehr viel, oder sagen wir mal so, ich musste mich an sehr viel gewöhnen. Zum Beispiel das Autofahren, hier ist ja Linksverkehr, noch aus der britischen Kolonialzeit. Und das war am Anfang schon etwas lustig. Also immer, wenn ich den Blinker anmachen wollte, ging der Scheibenwischer an. Und immer wenn ich, die ersten Wochen, wenn ich vom Einkaufen zurückkam und eigentlich schnell ins Auto springen wollte mit meinen Einkaufstaschen, dann saß ich plötzlich auf einem Sitz, vor dem kein Steuer mehr war, weil ich auf der falschen Seite eingestiegen bin. Part 1, also Malaysia, aber dann ging es nach Dubai. Was für eine irre Stadt. Ja. Und dennoch für dich sozusagen nur in Anführungsstrichen eine Zwischenstation. Denn du gingst wieder zurück nach Malaysia. Was war der Grund? Also, warum warst du in Dubai und warum gingst du dann wieder zurück? Also 6,5 Jahre Dubai, ein völlig anderes Leben, eine völlig andere Kultur. Das war auch wieder aufgrund eines Jobangebotes meines Mannes. Und außerdem war damals gerade so dieser Dubai-Hype ausgebrochen. Und mein Mann wollte einfach sehr gerne nach Dubai ziehen. Ich wollte das eigentlich gar nicht so gerne. Ich fand das auch sehr spannend, denn viele Medien begannen ja, über diese glitzernde Stadt zu berichten, diese schnell wachsende Stadt zu berichten. Und ich war schon ein bisschen neugierig, aber ich fühlte mich eigentlich sehr wohl in Malaysia. Ich liebe dieses Land wirklich. Und ja gut, was macht man als Ehefrau? Man zieht natürlich mit. Und ja, nach 6 Jahren, es war einfach zu heiß und die andere Kultur, das war jetzt nicht so mein Ding. Also ich mag schon viel lieber die Menschen hier in Südostasien, die sind auch leiser. Und dann ging es wieder zurück in meine geliebte fremde Heimat Malaysia. Wo es ja momentan um die 26 bis 28 Grad sind, ne? Das ganze Jahr. Genau. Ja, wir haben hier durchschnittlich, man kann sagen 30 Grad, also zwischen 25, 26 bis 33, vielleicht auch mal 34 Grad. Aber diese Spitzentemperaturen, die haben wir nicht so oft. Es ist eigentlich hier immer kuschelig warm und ja, das gefällt mir sehr gut. Wenn man da leben möchte, wie verkraftet man das eigentlich so gesundheitlich als normaler Deutscher oder Deutsche? Ich glaube, das ist sehr unterschiedlich. Also ich habe das sehr gut verkraftet. Mein Mann, der hat am Anfang, also in seiner ersten Zeit, hat er schon ganz schön geschwitzt. Mhm. Aber der Körper gewöhnt sich an alles, genauso wie der Mensch. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Man kommt damit gut klar. Und wenn ich eins noch verraten darf, dieses tropische Klima hier, das macht eine unheimlich schöne, weiche, glatte Haut. Ui. Ja, das ist vielleicht auch für den einen oder anderen mal ganz interessant, sich dort länger mal aufzuhalten. Das ist ja doch ein Klima, was der Haut doch mehr zugutekommt, glaube ich, ne? Ja, auf jeden Fall. In Malaysia ist dir dann ein Mensch begegnet, ein indischer Arzt, der zum einen dir selbst half und zum anderen, so vermute ich jetzt mal, ein Stück weit der Auslöser für dein neues Buch SOS Schlank ohne Sport ist, welches dieses Jahr genauer gesagt am 16. März erscheint. Wer war dieser Arzt und wie half er dir? Ja, das ist eine wirklich interessante Geschichte. Dieses Buch war überhaupt nicht geplant. Ich bin ja eigentlich Romanautorin und habe auch eben übers Auswandern geschrieben. Nix wie weg heißt das Buch. Das Auswandern nach Südostasien. Das war eigentlich, der Auslöser war, mein Mann, der hatte eine leichte Grippe und da wir ja nun Malaysia oder beziehungsweise Kuala Lumpur gut kannten, sagt er, mit der Grippe fahre ich jetzt nicht 2 Stunden durch die Stadt. Es ist ja hier immer sehr viel Traffic. Ich werde mir ganz schnell mal einen Arzt um die Ecke suchen. Mir geht's nicht gut. Und dann ist er in so eine kleine Praxis hier, also man nennt das hier Klinik, gegangen und zu einer sehr hübschen jungen Ärztin und die hat ihn dann kurz untersucht und hat ihm Medikamente gegeben und dann sagte sie, you are too fat, you have to go on a diet. Oh. Also du bist zu dick, du musst unbedingt eine Diät machen. Ja, und hier über meiner Praxis, da ist eine Klinik und da ist so ein Spezialist, geh doch mal dahin. Und dann kam mein Mann nach Hause und war leicht beleidigt von so einer hübschen Ärztin ja, als too fat. Ja, das hat ihm gar nicht gefallen. Mhm. Und von der Neugierde getrieben oder was auch immer ist dann also dahin. Mhm. Und hat dann mit einem Entgiftungsplan, den der indische Arzt ihm verordnet hatte, angefangen. Und da hat er nach 7 Tagen, so lange dauert dieser Plan, der eigentlich auch sehr easy ist, mhm, durchzuführen ist, hatte der schon ja fast 5 Kilo runter. Und dann habe sofort auch einen Termin gemacht. Ich bin dann also auch dahin. Ja, und so lernten wir, oder auch ich, so lernten wir Dr. K.S. kennen. Das ist wirklich bemerkenswert, denn dieser Mann hat eigentlich unser gesamtes Leben verändert. Inwiefern? Wir haben diese Entgiftungskur gemacht und bei mir war es so, dass ich nach diesen 7 Tagen 4,1 Kilo abgenommen habe. Und es ist mir wirklich nicht schwer gefallen. Es ist ein ganz einfacher Plan, der beginnt am ersten Tag mit Obst, dann mit Gemüse und so weiter. Der ist aber abgestimmt auf den, auf Kohlenhydrate verbrennen und so weiter, wieder Vitamine zuführen und so weiter. Es ist ein ganz ausgeknüftelter Plan. Und danach kommt dann die Ernährungsumstellung und sozusagen ein, ja, viele Stunden habe ich bei ihm gesessen und er hat mir über Lebensmittel erzählt, über alte, fast vergessene Lebensmittel, zum Beispiel Chiasamen oder auch über andere Lebensmittel, was ist denn alles in der Papaya drin und wie gut ist die. Also ich habe wahnsinnig viel gelernt, es war hervorragend. Und wir haben dann unsere Ernährung umgestellt. Wir haben auf viele Dinge verzichtet, um das einfach auch mal auszuprobieren. Wie bekommt uns das denn, wenn wir jetzt mal auf, wie zum Beispiel von mir, auf geliebte Obstsorten oder auch vielleicht ein schönes Stück Fleisch, wenn man darauf verzichtet, wie ist denn das eigentlich? Und ich muss wirklich sagen, dass war überraschender, als ich das gedacht hätte. Es ist mir nicht schwer gefallen. Und das Ergebnis war, nach 10 Monaten war ich und auch mein Mann wieder medikamentenfrei. Ich bin Diabetikerin gewesen, wir hatten beide Bluthochdruck, ja. Cholesterinwerte zu hoch, wir hatten Allergien, die wir übrigens aus Dubai mitgebracht hatten. Ja, also es war eigentlich wie ein Wunder. Und ich habe mir dann eine eigene, ja, so eine eigene Methode ausgedacht. Ich habe diese 300-Tage-Regel erfunden. Das heißt, wir leben also 300 Tage nach dieser Ernährungsliste, die er uns gegeben hat. Und die anderen 65 Tage, das sind unsere Sündentage. Und dann habe ich das mal ausgerechnet, habe gesagt, das ist ja wunderbar, das Jahr hat 365 Tage und 65 Tage davon sind die Sündentage. Das ist ja, mein Gott, das ist ja 1,2 Mal pro Woche. Da gehen wir auch essen und da essen wir auch Lebensmittel oder Speisen, die jetzt für uns nicht so vorteilhaft wären. Das Ergebnis ist toll. Wir fühlen uns wirklich beide wie neu geboren. Wie gesagt, wir nehmen keine Medikamente mehr ein. Das ist natürlich das Allerbeste, denn das Abnehmen ist ja das eine und das andere ist ja auch wieder gesund zu sein. Und ja, das ist wirklich wie ein Wunder. Also man ist damit durchaus in der Lage, auch den inneren Schweinehund zu überwinden, meinst du, ja? Also das weiß ich nicht, ob das jeder kann. Ich bin ja noch nicht gerade der Mensch, der so konsequent ist. Zum Beispiel, ich mag überhaupt keinen Sport. Ich habe ja auch meine Kilos verloren ohne Sport. Aber ich muss natürlich jedem sagen, Sport ist gesund, Sport ist wichtig. Das ist jetzt auch keine Anleitung, abzunehmen ohne Sport. Aber viele Menschen haben ja auch nicht die Zeit dazu, zu sporteln oder schaffen es dann nur einmal die Woche. Also bei mir sind die Kilos gepurzelt. Ohne Sport, weil ich einfach, um es mal ganz ehrlich zu sagen, zu faul dazu bin. Aber Sport ist gut, da ist wirklich nichts gegen zu sagen. Ansonsten ist uns das nicht wirklich überhaupt nicht schwer gefallen. Es ist eigentlich ganz easy und man wundert sich, wie einfach das alles geht und wie man das schafft. Da sind also natürlich einige Tipps schon im Buch dabei. Sport- und Fitnesstätigkeiten also nicht außer Acht lassen, das dachte ich mir schon fast. Das ist auch ganz gut so. Bewegung ist immer gut, nicht nur für den Körper, auch für die Seele. Bei den Tipps in deinem Buch bleibt es ja schlussendlich nicht. Ja, das ist richtig. Ich muss aber trotzdem noch dazu sagen, dass ist, wie gesagt, kein Aufruf, keinen Sport zu machen, aber ich habe bis jetzt keinen Sport gemacht. Das ist wirklich die Wahrheit. Ich bin kein sportiver Mensch und ich mochte das noch nie. Also das ist das eine. Und das andere sind natürlich nicht nur die Tipps, die da im Buch vorkommen, sondern der 7-Tage-Entgiftungsplan ist enthalten. Alles, was man über diese Lebensmittel wissen sollte, also was uns nicht gut tut, was uns besonders gut tut. Zum Beispiel wissen wir ja sehr wenig über Nahrungsmittel, die schon die alten, also die Azteken kannten oder Inder, zum Beispiel Kokosnussöl. Kokosnussöl ist wirklich ein hervorragendes Lebensmittel. Dieses Kokosnussöl ist das einzige Öl, das man ganz heiß machen kann. Also alle anderen Öle, wie zum Beispiel auch dieses sehr gute kaltgepresste Olivenöl, das ist im Grunde nur für die Küche. Denn sobald das einen bestimmten Hitzegrad erreicht, also wenn wir da ein Stück Fleisch drin braten, dann entstehen diese gefährlichen Transfette. Und diese Transfette, das sind die Fette, die uns dick machen, die uns krank machen, wodurch wir kardiovaskuläre Probleme bekommen, also alles, was Herzkrankheiten und so weiter, Herzinfarkt, Schlaganfall, verstopft die Leber und dann kann der Stoffwechsel nicht mehr funktionieren. Und dadurch werden wir dick. Das sind aber auch Lebensmittel, die man durchaus in Deutschland bekommen kann, oder? Alle Lebensmittel, zum Beispiel auch diesen von mir sehr geliebten Kokosnussblütenzucker. Das gibt's alles in Deutschland mittlerweile zu kaufen. Ich habe mich natürlich davon überzeugt, denn ich wollte auch nichts schreiben, was die Menschen dann oder die Menschen in Deutschland nicht kaufen können. Das wäre ja wirklich nicht schön. Aber der von mir geliebte Kokosnussblütenzucker, auch den gibt's zu kaufen. Übrigens, das ist der einzige Zucker, der gar ganz langsam ins Blut geht und der Vitamine enthält, Spurenelemente enthält und so weiter. Also es ist eigentlich ein sehr gesunder Zucker, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass Zucker kein so gutes Lebensmittel für uns ist. Aber dieser Zucker, den können wir schon zu uns nehmen. Und selbst ich als damalige oder als Ex-Diabetikerin, ich mache mir den in Kaffee, ich koche damit, ich backe damit, der ist ganz toll. Und der hat auch eine ganz interessante Geschichte, aber die erzähle ich jetzt nicht, denn die kann man im Buch nachlesen. Ist klar. Ja, also es gibt Tipps im Buch. Natürlich überlegt sich jeder, wie man also nun die Hinweise, die man im Buch bekommt, in die Praxis umsetzen kann. Da hast du gleich mal vorgesorgt, und zwar in ziemlich breiter Form. 60 Rezepte gibst du den Leserinnen und Lesern mit auf den Weg. Hast du die alle selbst kreiert und ausprobiert? Alle selbst, also einige selbst kreiert, andere ausprobiert, in den Müll geworfen. 60 Rezepte, die man alle ganz easy nachkochen kann oder nachbacken kann. Zum Beispiel habe ich ein Brot erfunden, wäre jetzt ein bisschen hochtrabend gesagt. Aber ich habe einen Brotteig entwickelt, der aus Chiasamen besteht. Und das ist natürlich damit ein sehr gesundes Brot. Denn wir wissen ja mittlerweile, oder auch die Wissenschaft weiß ja, dass Weißmehl für uns wirklich nicht gut ist. Ja, und die ersten drei Versuche, die gingen natürlich in Mülleimer, und ich habe mich dann wieder belesen, wie muss denn das Verhältnis sein und so weiter. Und am Ende kam wirklich ein ganz, ganz tolles und leckeres Chiabrot heraus. Das heißt übrigens im Buch auch Katharinas Chiabrot. Ach, ist ja so. hat gleich deinen Namen bekommen sozusagen. Das ist doch gut. Ja, www.katharinabachmann.de, Katharina mit TH und Bachmann mit einem N am Ende, www.katharinabachmann.de ist deine Homepage, und in deiner Vita dort las ich, und jetzt kommen wir zu einem Thema, was hier auch des Öfteren in der Sendung läuft, als Bordlektorin und Asien-Expertin reist Katharina Bachmann auf den Kreuzfahrtschiffen der AIDA Cruises durch das südchinesische Meer, liest aus ihren Büchern, hält Vorträge über die Tücken asiatischer Kulturen und veranstaltet interessante Workshops zum Reisegebiet. Ich finde das ziemlich cool. Wir berichten ja, wie ich schon sagte, auch von den AIDA-Schiffen des öfteren Mal. Allerdings hat es meine Kollegen und mich bis jetzt noch nicht ins südchinesische Meer verschlagen. Darum sind wir uns wahrscheinlich auch dort zumindest noch nicht begegnet. Wie kam es denn zu dieser Zusammenarbeit? Oh ja, das ist auch eine spannende Geschichte. Und zwar habe ich ja ein Buch geschrieben, das heißt Nix wie weg, von Fernweh und Wehen in der Ferne. Ja, und eines Tages kam eine Tourguide aus Dubai, die sprach mich auf das Buch an. Zuvor gab es eine Premiere-Lesung in Dubai und gleich danach im Petrol-Institut in Abu Dhabi. Das war sehr toll. Und die Reiseleiterin, die sprach mich dann an und sagte, Mensch, wir haben immer ganz viele AIDA-Gäste, die wir dann, wenn die in Dubai absteigen, die bleiben dann noch ein paar Tage da. Könnten Sie sich nicht vorstellen, da mal aus Ihrem Buch zu lesen? Und das habe ich natürlich gemacht. Und die Dame hat dann direkt AIDA angeschrieben, hat gesagt, das war so toll und unsere Gäste waren so begeistert. Wäre doch mal eine tolle Idee. Vielleicht könnte man das ja auch mal an Bord machen, wenn AIDA dort in Dubai, Abu Dhabi, diese wunderbare Tour dort fährt. Und dann haben die mich angeschrieben, haben gefragt, ja, das ist ja ganz toll, aber könnten Sie denn auch die Vorträge für uns halten? Und so hat sich diese Zusammenarbeit entwickelt. Bin dann nach Hamburg geflogen und habe dann dort mit den Kollegen von AIDA gesprochen, und die fanden das alle ganz toll. Und so seither, ja, es sind jetzt 8 Jahre, die ich für AIDA schon auf den Kreuzfahrtschiffen fahre, als Lektorin unter anderem, aber eben nur im südchinesischen Meer. Spannende Sache. Vor allen Dingen, ich kenne ja auch die Programme, die AIDA auf den Cruisern so veranstaltet. Und das ist ja doch immer alles recht ausführlich für die Gäste, nicht wahr? Ja, das finde ich auch. Also zum Beispiel die Workshops, die ich gebe, die sind natürlich immer zum Reisegebiet. Zum Beispiel gibt es Workshops zum Thema Feng Shui. Ich habe ja selbst mit Feng Shui sehr viel zu tun und habe einen Feng Shui-Meister damals schon kennengelernt, der mich ausgebildet hat. Ich fand das sehr spannend. Dann gibt es eben, wie gesagt, diesen Feng Shui-Workshop. Dann gibt es einen Workshop die Zukunft oder das Schicksal in ihrem Geburtsdatum. Denn Asiaten haben uns ja da wirklich weit voraus. Wir können aus der Quersumme des Geburtsdatums können wir unser Schicksal sehen. Das ist hochspannend. Der Workshop läuft auch immer ganz toll. Und dann habe ich natürlich noch Workshops über die Glücksbringer. Asiaten sind sehr abergläubisch. Ich weiß nicht, ich glaube aber, dass die Lucky Cat beispielsweise, das ist so ein Glücksbringer. Die winkende Katze, die ist ja mittlerweile auch in Deutschland berühmt geworden. Das haben mir jedenfalls viele Gäste schon erzählt. Also da erfährt man diese hochinteressante Geschichte. Wo kommt denn das her? Und was kann denn diese Lucky Cat alles für uns tun? Sie winkt natürlich das Geld ins Haus. Aber wie es dazu kam und so weiter, das erfahren dann die Gäste alles in meinem Workshop. So sieht's aus. Katharina Bachmann, eine ausgewiesene Spezialistin, Expertin im Bereich Asien, Südostasien, Asien generell und auch auf den AIDA-Cruisern unterwegs. Und nicht zuletzt, das muss ich nochmal sagen, Autorin des Buches SOS Schlank ohne Sport, welches am 16. März hier in Deutschland, wenn ich das richtig sehe, bei Random House war das, glaube ich, erscheint, nicht? Ja, genau, Goldmann Verlag. Ach, Goldmann Verlag. Ja, mehr dazu auf www.katharinabachmann.de. Katharina mit TH und Bachmann mit einem N am Ende. Ich sag's nochmal, www.katharinabachmann.de. Und wenn Sie das jetzt nicht mitschreiben konnten, finden Sie den Link dorthin nach der Sendung auch in meinem Blog tomkolbe.kingfm.net. Also keine Bange, kriegen Sie alles mit. Katharina! Viel Erfolg. Ja, lieber Tom. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Viel Erfolg für das Buch und vielen Dank für das Gespräch. War sehr schön mit dir. Ja, vielleicht noch ein kleiner Tipp. Ich komme ja am 15. nach Deutschland und bin mit Sicherheit gut und gerne 2 bis 3 Wochen in Deutschland. Ja. Und dann hoffe ich, dass wir uns sehen. Ja, wir beide wahrscheinlich auf jeden Fall. Und gibt es denn auch Lesungen hier in Deutschland? Ist da schon was geplant? Ich denke schon, dass in der Zeit jetzt, wo diese Arbeit beginnt, also die Pressestelle ist da sehr aktiv. Also ich denke mal schon, dass da hier und dort Lesungen stattfinden werden. Darüber können wir ja dann nochmal, kann ich dir das ja dann nochmal gerne erzählen. Und wir berichten das dann hier bei mir in der Sendung. Auf jeden Fall ist ganz klar. Super. Ist ganz klar. Ja. Okay, das war's. Ja, hast du noch was für mich? Nee, ich sage nur vielen Dank für das Interview und vielleicht bis bald, auch an die Hörer. Einen schönen Tag noch. Dankeschön, Katharina.